Ja, danke für die Einladung. Ja, ein bisschen lauter sprechen, man hört es. Du musst dann vielleicht nochmal, man muss anscheinend das Ganze nah ran halten. Ja, so. Gut, ich fange gleich an mit einem Zitat aus einem Brief von 1842, Karl Marx. Lauter. Indessen ist das gerade wieder der Vorzug der neuen Richtung, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren, sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Und weiter heißt es, wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Ja, bei der dogmatischen Antizipation ist gedacht an den utopischen Sozialismus, der aus der Symptomatik der existierenden Produktionsweise heraus in einem kurzen Schritt in das Automat von sozialer Zukunft übergeht. Was dazwischen fehlt, ist das Projekt der Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals. Deren Programmatik entnehme ich der Erstauflage in erster Band. Das entscheidend Wichtige aber war, den inneren notwendigen Zusammenhang zwischen Wertform, Wertsubstanz und Wertgröße zu entdecken, das heißt ideell ausgedrückt zu beweisen, dass die Wertform aus dem Wertbegriff entspringt. So, unsere Basis ist jetzt, wie im ersten Vortrag, die Stufe 1. Hier haben wir jetzt mal ein Netzplandiagramm, also das heißt, die Knoten sind jetzt Prozesse, Ressourcenprozesse von unten nach oben, dann die Produktionsprozesse und dann die Konsumprozesse. Merkmale wären, instrumentelles Wissen ist deren Voraussetzung, die konkrete Arbeit wäre die Vermittlung. Ich mache auf zwei Punkte aufmerksam. Erstens die kurzen Zyklen. Es gibt also keine Einbahnstraße von den Ressourcen zum Konsum. Solche Zyklen müsste man gegebenenfalls algorithmisch richtig berücksichtigen. Das andere ist rechts unten, da ist der Produktionsprozess P4, der jetzt in den Kanten, also die Kanten sind die gerichteten Kanten, sind die Gebrauchswerttransaktionen nach R4 und R5. Das würde einfach heißen, dass sieht so aus wie kostenlose Mülleimer, vermeintlich kostenlose, also Emissionen in Ozean oder Atmosphäre. Die Verhältnisse zwischen den Kategorien Stoff, Arbeit und Wert bestimmen sich wie folgt. Stoff ist die Möglichkeit für die gebrauchswertsetzende Arbeit und ist ihre Substanz. Die Arbeit hat die Form zu bestimmen und macht aus der Möglichkeit Notwendigkeit. Im Verhältnis Arbeit zu Wert ist wiederum die abstrakte Dimension der Arbeit Möglichkeit von Wert und ihre Substanz. Und Wert wiederum bestimmt die Form der Arbeit und definiert die Notwendigkeit. Wichtig ist hier, ich rede jetzt erstmal vom derzeitigen alten Regime, dass der Zyklus Arbeit-Wert den zwischen Stoff und Arbeit dominiert, sonst hätte der überhaupt keine Logik. Dazu ein weiteres Zitat aus dem K1, Ontologie der gebrauchswertsetzenden Arbeit. Stoffwechsel sei ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens. Unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen seinen Gesellschaftsformen gleich gemeinsam. Damit ist natürlich nur gemeint, dass der Stoffwechsel stattfindet, keinesfalls wie viel und was da gearbeitet wird. Das ist durchaus formbestimmt, das sollte man nicht verwechseln. In den Grundrissen heißt es, der Baum ist eine Form des Holzes, während die Form als Tisch dem Holz zufällig ist. Nicht die immanente Form seiner Substanz. Immanente Form seiner Substanz, jetzt nehme ich das einfach aus diesem Zitat mal als Anspruch, von dem wir sehen müssen, ob er erfüllt werden kann oder nicht. Ergebnis der Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals ist, die Maßlosigkeit aus der Form bestimmter des Prozesses untergräbt seine Substanz. Der Selektionsfehler der gesellschaftlichen Arbeit ist deren Rentabilität, die sich im Gegensatz zur gesellschaftlichen Nützlichkeit befinden kann. Das ist ja auf der Konferenz bereits angesprochen worden. Die Frage ist jetzt aber, kann ich bereits aus der gebrauchswertsetzenden Arbeit, Aufgabenstellung für die Ausbildung des gesamtgesellschaftlichen Gebrauchswertzusammenhangs ableiten? In einer Analytik der Gebrauchswertproduktion würde man einfach sagen, ja, die hat Qualität, Quantität, Zeit und Raum. Das klingt jetzt trivial, das kann aber im Einzelfall, also es zeigt sich in der gesamtwirtschaftlichen Ausprägung, dass es durchaus an der Stelle Probleme gibt. Zur Synthetik der Gebrauchswertproduktion werden die zwei Dimensionen zu nennen. Maß der gesellschaftlichen Arbeit ist der gesamtwirtschaftliche Gebrauchswertzusammenhang. Die Aufgabenstellungen, die sich daraus ergeben, wären nicht mehr zu produzieren, als verbraucht wird. Das Produktquantum ist vom Bedarf begrenzt. Vorleistungen legitimieren sich nur durch Endverbrauch oder die duale Problemformulierung minimiere die Lagerhaltung. Umgekehrt aber auch nicht weniger produzieren als benötigt. Zu beachten sind qualitative und quantitative Prozessabhängigkeiten. Und es ist möglich, die Verbrauchsmengen auf Vorleistungsstufen durch Aggregation zu ermitteln. Das muss auch geschehen werden. Das ist eine Aufgabenstellung. Nächste Aufgabenstellung: Das Produktionspotenzial von Ressourcen und Technologie ist begrenzt. Es ist bei Lieferengpass nicht ausgeschöpft. Aufgabe hier: intertemporale Allokation von Kapazitätsanpassungen. Nächste Aufgabe: Innovation. Kriterien der Suchrichtung sind zu bestimmen: Implementierungsanreize und Implementierungstempo. Nächste Dimension: Technikwahl. Hier ist unmittelbar die Aufgabe gestellt, welche Technologie soll in einem Herstellungsprozess verwendet werden. Technik ist durchaus nicht formationsunspezifisch. Abgeleitete weitere Aufgaben aus dem Bereich der Ökonomie hinaus: Politik und Rechtssystem. Welche natürlichen Ressourcen können mit welchem Kontingent beansprucht werden? Das kann nicht einfach unmittelbar eine wirtschaftliche Entscheidung sein. Was die Wissenschaft und die Ausbildung anlangt, wäre die Aufgabenstellung, welche Orientierung gelten für Forschung und Entwicklung, beziehungsweise welche Qualifikationen der Arbeitskraft werden benötigt. Thema gesamtwirtschaftliche Rationalität. Nochmal im Überblick die derzeitige Konstitutionsfolge. Aus den Herrschaftsverhältnissen ergeben sich Distributionsregeln, also beispielsweise die Frage Arbeitseinkommen versus Besitzeinkommen. Daraus ergeben sich Allokationsregeln. Das Novum war, dass hier die Aneignungslogik der Zinsfigur als Produktionslogik implementiert ist. Das ist das spezifische Novum der kapitalistischen Produktionsweise. Im Produktionsprozess ist die Arbeit von der Logik des Verwertungsprozesses dominiert. Wenn produziert ist, kann distribuiert werden. Und sowohl primär als auch Redistribution ist damit gemeint. Damit schließt sich der Konstitutionszirkel, das heißt, die Herrschaftsverhältnisse sind bestätigt. Merkmale: Der Wert ist ein Prozessmaß. Qualität und Quantität des Produkts müssen sich konfliktfrei als Bildung oder Reproduktion des kapitalistischen Verwertungszyklus einfügen. Weiteres Merkmal ist, ich rede von der alten Welt, Geld zirkuliert, Stoff fließt von der Quelle, sachliche Ressource zur Senke, Emission. Das einzige Zentralregulativ ist der Geldzins. Ein Zentralregulativ, Strukturpolitik, wäre jetzt außerhalb der Ökonomie, das ist unmittelbar kapitalistisch bestimmt. Die Planungsheuristik Profitpreis resultiert aus einem falschen Ersatzproblem, dem der Geldvermehrung. Diese Maxime steht am Beginn der kapitalistischen Produktionsplanung und diese kulminiert in der Investitionsentscheidung gemäß Profitrate bzw. Barwertmaximum. Der Anspruch an die Gesamtwirtschaft aus der kapitalistischen Vorbestimmtheit von Wert verlangt Wachstum des monetär formulierten Kapitalbestands. Dieser Anspruch reicht weiter als das verwendete Instrumentarium seiner Wertformen. Die Krise als Unterbrechung des Verwertungszyklus ist bloß Index eines unlösbaren, immanenten Widerspruchs. Immanenter Widerspruch ist noch keine Tragik. Jeder begreifbare Prozess ist ein immanenter Widerspruch. Der Punkt ist nur der, ist er lösbar, findet er eine Form oder ist er nicht lösbar. Wenn die Wertformen ihre Substanz untergraben, ist er wahrscheinlich nicht lösbar. Im Übrigen sollte die Kapitalkritik immanent formuliert werden, damit man gegen sozialdemokratische Verbesserungsvorschläge gefeit ist. Es ist immer noch sehr geil. Ja, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Zwei Mikros. Ja, oder da oben. Zwei Mikros. So, zur Frage Wert oder Tauschwert. Auch der Wert ist formationsspezifisch. Das heißt, was als Wert gilt und als wie viel Wert, kann erst gesamtwirtschaftlich bestimmt werden. Diese Gesamtwirtschaft aber muss der Zinsfigur entsprechen. Das ist also wichtig, dass die abstrakte Arbeit nicht irgendwie als formationsunspezifisch angesehen werden kann, als Substanz des Wertes. Zu den die Desiderate dieser Figur. Jetzt haben wir den ersten Teil genauso, Stoff und Arbeit. Hier hinten ist aber jetzt nicht mehr der Wert, sondern stattdessen der Bedarf. Die Arbeit ist die Möglichkeit, den Bedarf zu befriedigen, der Bedarf definiert die Notwendigkeit. Auch das wiederum ist ein Regelkreis, da gibt es auch keine Einbahnstraße. Der Bedarf ist für die gebrauchswertsetzende Arbeit eine bloß teleologische Bestimmung. Er bleibt dieser äußerlich und bietet keine notwendige Bestimmtheit für die potenziellen konkreten Arbeiten. Die Technikware zur Herstellung von Gebrauchswerten ist daraus nicht ableitbar. Die drei je heterogenen Bereiche Bedarf, Produktionsmöglichkeiten und Ressourcenausstattung lassen sich nicht unmittelbar aufeinander beziehen, sondern verlangen ein Kriterium für die wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Prozessergebnisse müssen kommensurabel sein, um knapp mal beurteilen zu können. Dazu ein Zitat, das jeder schon kennt aus dem Anti-Düring. Die Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände abgewogen gegeneinander ja, und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen werden den Plan schließlich bestimmen. Die Leute machen alles sehr einfach ab, ohne der Zwischenkunft des vielberühmten Werts. Ich halte die Arbeit nicht für einfach, aber so steht es halt bei Engels da. Aus K3, wo für die Produktion unter wirklicher vorherbestimmter Kontrolle durch die Gesellschaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang zwischen dem Umfang der gesellschaftlichen Arbeitszeit, verwandt auf die Produktion bestimmter Artikel und dem Umfang des durch diese Artikel zu befriedigenden Bedürfnisses. Dieser Punkt ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden und findet sich auch an vielen anderen Stellen. Ich habe also den Wert erst, wenn ich die Gesamtwirtschaft beurteile. Die benötigte Rationalität, also eine vollständige Systematik aus konkreter Arbeit, ist aus den Eigenschaften des Gebrauchswertzusammenhangs nicht ableitbar. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer Ökonomie. Keine Ökonomie ist keine Lösung. In den Grundrissen steht einfach, Ökonomie ist nicht Technologie. Zu unterscheiden ist Ökonomie von Kapitalismus. Das ist eine Unterscheidung, die man in der bürgerlichen Ökonomik deswegen nicht erwarten kann, weil die nicht in der Lage ist, ihre Kategorien historisch zu spezifizieren. Das gibt es gar nicht als Aufgabe. Anders besteht die Gefahr, Kapitalismus reparieren zu wollen. Anstelle dessen ist die Funktionstüchtigkeit einer industriellen Arbeitsteilökonomie für die Werktätigen auch in ihrer Rolle als Konsumenten zu etablieren. Die uralte Zinslogik, eine Aneignungsweise, ist auf die Produktion übertragen. Damit ergab sich als historisches Novum eine Produktionsweise. Also Produktionsweise gibt es bei Ricardo noch nicht, das ist neu bei Karl Marx. Alle Formen, in denen sich der kapitalistische Wert herumtreibt, Ware, Geld, Kapital, Zins, Lohnarbeit, sind nicht von ihm neu gesetzt, sondern vorgefunden und rekonfiguriert, sind also keine immanente Form der Substanz, nämlich der abstrakten Arbeit. Die Folge ist, die Kapitalslogik wird auch Selektionskriterium für Wissenschaft, Ressourcenverwendung, Technik war. Das heißt also, das Kapitalverhältnis ist Totalisierung, es kommt aber nicht zur Totalität und deswegen geht die Totalisierung in Bereiche hinein, wo es nicht mehr Ökonomie ist und der Rest der Gesellschaft wird dem Kapitalverhältnis zugeordnet und zugerichtet. Um mich dem Design zu nähern, brauche ich einige Hilfssätze. Erstens, das Ökonomieerfordernis rührt nicht spezifisch aus dem Kapitalverhältnis, sondern aus dem Gebrauchswertzusammenhang einer hochgradig industriellen Arbeitsteilung für die Funktionalität von Gesamtwirtschaft. Die immanente Logik des Wirtschaftens setzt sich gegenüber äußeren Regeln durch. Ökonomie ist stärker als Administration. Rechtssetzung, auch die des Wirtschaftsrechts, ist dem Wirtschaften politisch vorgeordnet. Also das ist jetzt das Sollen. Es geht jetzt ein bisschen, wir müssen immer die alte Gesellschaft sehen, damit wir sie verstehen und dann die neue. Aber die Rechtssetzung, auch die des Wirtschafts, ist dem Wirtschaftsleben vorgeordnet, ist ein Soll. Wirtschaftliche Entscheidungen erfolgen in diesem juristischen Rahmen nicht in oder aus dem politischen, sondern müssen wirtschaftlichen Kriterien und Urteilen genügen. Wenn rechtliche und wirtschaftliche Entscheidungen in derselben Institution getroffen werden können, werden schließlich auch Rechte bewirtschaftet. Zweitens, Ökonomie bleibt System, wenn auch unter anderer Rationalität. Ökonomie besteht nicht aus separaten Komponenten. Damit entfallen Partialansätze als der Lehren Redistribution, Kollektivkapitalismus, einfache Geldreform oder alternative Verteilungsform. Drittens, Ökonomie muss expansions- und kontraktionsfähig sein. Also Kapitalismus kann nicht kontrahieren, der kann nur expandieren. Wenn das nicht mehr kann, sieht er sehr krank aus. Restriktionen sind beispielsweise Minimalkonsum und die Obergrenzen von Ressourcenverbrauch, zum Beispiel Arbeitskraft. Viertens, ein gesamtwirtschaftliches Ziel kann kein Volumensziel, sondern nur ein Modalziel sein. Gesamtwirtschaftliche Rationalität ist eine Relation, die nicht einen gesamtwirtschaftlichen Zustand definiert, sondern die Logik von Wirtschaftsprozessen bestimmt, die Optimalität erst ergeben. Die gesellschaftliche, also gesamtwirtschaftliche Sanktion belohnt nicht viel Arbeit, auch nicht viel Produkt, sondern die Entsprechung von Produktion und Bedarf. Fünftens, Ökonomie darf weder Produzentendiktatur noch Konsumentendiktatur sein. Der Produktivitätsvorteil gehört nicht ausschließlich einer der beiden Seiten. Sechstens, Regelung wirkt nicht, wenn Regelstrecken zu lang sind, etwa weil sie zu viele Instanzen durchlaufen. Sie wirkt nicht, wenn Regelstrecken zu langsam sind im Verhältnis zur Dynamik dessen, was sie regeln sollen. Regelkreise sind so kurz wie möglich, so lang wie nötig zu gestalten, um die gesellschaftliche Vermittlung zu gewährleisten. Verantwortung darf sich nicht in zu vielen befugten Kontrollgremien verlieren. Siebtens, nur wenn Zentralfunktionen nach formalen Kriterien operieren, ist Transparenz möglich und sind Willkür, Korruption und derart Effizienzeinbußen vermeidbar. Wirtschaft benötigt eigene, nicht staatliche Zentralinstanzen. Diese werden indes nicht zum Zentrum des Wirtschaftens. Im Zentrum des Wirtschaftens agiert die wirtschaftliche Rationalität von Menschen, die mit gesamtwirtschaftlicher Effizienz kompatibel sein muss. Verdienliche Kommunikation mit einem regulativen Geld ist ein vereinfachter Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie ist nur legitim, wenn sie sich nicht als Telos des Wirtschaftens verselbstständigt. Das wäre der Fetischismus. Nur dann ist Geld auf eine passive Rolle beschränkt und kann nicht mehr zum Telos eines Verwertungszyklus werden. Kreditvergabe kann demnach kein Erwerbszweig sein. Der Kredit verselbstständigt sich nicht zum Kapital, er ist Instrument der gesamtwirtschaftlichen Koordination. Neuntens, der Betrieb als Ort der Produktion für den Bedarf benötigt ein Formalziel, über das Einvernehmen hergestellt werden kann. Anders wäre die im Betrieb unvermeidliche Subordination Herrschaft über Menschen statt Regelung von Arbeitsprozessen. Der Betrieb ist nicht für sich selbst da, das wäre Kapital, auch nicht für die Belegschaft, die sonst auf Einkommen orientiert ist, sondern für die Verwender seiner Leistung. Das wäre allein die Möglichkeit, die Gebrauchswertorientierung aufrechtzuerhalten. Dem hat die Institution der externen Aufsicht zu folgen. Das Interesse an der Stromgröße, Einkommen und an der Bestandsgröße, Produktionsanlage wird aus dem Primärzweck Fremdbedarfsdeckung abgeleitet. Zehntens, die dezentrale Entscheidung verlangt eine mit gesamtwirtschaftlicher Rationalität kompatible Logik. Was zentral geregelt ist, wird dezentral auch beachtet. Was dezentral berichtet wird, ist zutreffend und wird zentral berücksichtigt. Dass es da Probleme gab, haben wir ja gestern schon gehört. Das Fehlen eines durchgängigen wirtschaftlichen Prinzips nötigt zum Versuch, Gesamtwirtschaft administrativ zu gewährleisten. Allen wirtschaftlichen Einheiten, Produzenten und Konsumenten muss der Zugriff auf Ressourcen und Gebrauchswerte beschränkt sein. Ressourcen und Gebrauchswerte müssen in den wirtschaftlichen Kalkül eingehen können. Dieser unterliegt einer Budgetrestriktion. Und schließlich 11. Signifikante Ungleichverteilung vereitelt die Regulationsfunktion von Preisen. Ich komme jetzt zur Aufgabenstellung. Der Versuch ist, die Originalaufgabe des Wirtschaftens zu lösen, nämlich Grund der Produktion ist der Bedarf. Jetzt setze ich die Konstitutionfolge, die alte und die neue, nebeneinander. Ich setze also an die Spitze die Bedarfsbestimmung. Daraus wären personelle und sachliche Kapazitäts- und Ressourcenrestriktionen zu prüfen, im Hinblick auf die Umsetzung, auf die Produktion. Diese verlangt eine gesellschaftliche Abstimmung, weil es darum geht, die Abstimmung ex ante zu erledigen. Ja, dann Produktion, das ist weiter unvermeidlich, und schließlich Erfolgskontrolle und Distribution. Zur Erläuterung. Erläuterung, die Arbeitszeitrechnung ist nur eine von mehreren Planungsgrundlagen als Vermittlung von gesamtwirtschaftlicher Rationalität und einzelwirtschaftlichen Kalkülen. Dazu ein Zitat aus K3, nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, aber mit Beibehaltung der gesellschaftlichen Produktion, bleibt die Wertbestimmung vorherrschend in dem Sinne, dass die Regelung der Arbeitszeit und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiedenen Produktionsgruppen endlich die Buchführung der Mühle wesentlicher denn je wird. Also das zitieren diejenigen, die behaupten, der Wert ist nach kapitalistischen nicht einfach verschwunden. Zweitens, nützliche Arbeiten sollen verrichtet werden und nicht am sachfremden Geldvermehrungskriterium scheitern. Dritte Aufgabe, setze Produktion von konkretem Reichtum ins Verhältnis zum Arbeitsaufwand. Zur Erläuterung, die kleinste Einheit des gesellschaftlichen Wirtschaftens ist das werktätige und konsumierende Individuum und nicht erst der Betrieb. Der muss ja erstmal konstituiert werden. Die formationsspezifische Spaltung des wirtschaftenden Menschen in die Rollen Arbeiter und Konsument ist zurückzunehmen. Die Arbeitsteilung zwischen geschäftlicher und ausführender Verantwortung im Betrieb ist zurückzunehmen. Neben den Leistungsverwendern beauftragt und kontrolliert das Betriebskollektiv die Betriebsleitung. Es muss dafür qualifiziert sein. Nur so lassen sich technokratische und elitäre Tendenzen vermeiden. Jetzt zur Vorgehensweise bei den Designregeln bzw. bei der Umsetzung in Rationalitätsformeln. Wir haben jetzt also kein real existierendes System, was man analysieren könnte, sondern man muss jetzt halt das Design machen. Das ist eine andere Situation, epistemologisch. Die Rationalität muss vom Design her an der Spitze stehen und neu bestimmt werden. Daraus ließe sich die Logik des Wirtschaftens ableiten, daraus die erforderlichen Funktionen. Dann sind Regulative und Institutionen im Substitutionsverhältnis, deswegen muss man die simultan bestimmen. Wenn man alles das gemacht hat, muss die Systemvalidierung erfolgen, sodass man die Konsistenz dieser Bestimmungen feststellen kann. Jetzt nehmen wir die drei Instanzen, das Individuum, die Gesamtwirtschaft und die Einzelwirtschaft. Die Pfeile heißen jedenfalls, das sind die Bestimmungskompetenzen. Jetzt ist natürlich die Rationalität von Individuum, Gesamtwirtschaft und Einzelwirtschaft nicht unmittelbar identisch, das geht nicht. Es kommt also darauf an, dass sie kompatibel sind und sie müssen kompatibel transformiert werden. Für das Individuum heißt es natürlicherweise, dass sein Konsumansprüche oder also sein Bedarf ins Verhältnis setzt zu dem, was in die Ökonomie einbringt, oder seine Arbeitsleistung. In der Gesamtwirtschaft ist das insofern zu wenig, sondern es gibt auch Produktion für die Produktion. Insofern muss ich hier sagen, ich setze den Bedarf ins Verhältnis zu den Ressourcen. Und aus beiden Instanzen hinaus, Individuum und Gesamtwirtschaft, wäre erst die Einzelwirtschaft, also die Umsetzung in Produktionsprozesse zu bestimmen. Hier wird das Ziel formalisiert, also Netto-Wertschöpfung ins Verhältnis zur Arbeit gesetzt. Eine solche Regel, Konsum zur Arbeit, taugt insofern als Prinzip, als die individuelle Intention, nämlich der konkrete Reichtum, für die Einzelwirtschaft konsistent ist mit gesamtwirtschaftlicher Rationalität. Also konsistent, aber nicht identisch. Diese Relation Konsum zur Arbeit ist sowohl gesamtwirtschaftlich als auch individuell ohne monetäre Vermittlung zu begreifen. Geld ist ein nur passives Medium. Also ich bin jetzt in der neuen Welt, ja. Die Anwendung dieser Regel setzt die Möglichkeit voraus, das Wirtschaften vom Standpunkt der Werktätigkeit aus zu planen. Das Modalziel Produktivität als Relation Konsum zur Arbeit muss als Orientierung im Wirtschaftsablauf operieren können. Es beschränkt sich nicht auf die ex-ante Planung, die die Durchsetzung dieses Ziels im Vollzug mit äußeren Anreizen bzw. Zwang anstrebt. Diese Relation Konsum zur Arbeit ist, ich wiederhole mich, nicht gleich, sondern nur verwandt mit der Produktivität. Die Differenz rührt aus der Aufgabe der intertemporalen Allokation. Zur Erläuterung, Arbeitszeitrechnung ist nicht auch schon gleich Wertrechnung. Der Kurzschluss von der reduzierten konkreten Arbeitszeit auf die gesellschaftliche Wertgeltung abstrakter Arbeit unterschlägt die Vermittlungsaufgabe in einer tatsächlichen, also transitorischen Ökonomie. Auch der Punkt ist im Grunde angesprochen worden. Hohe Produktivität nutzt nichts, wenn man am Bedarf vorbei produziert, aber der Bedarf ist formationsspezifisch bestimmt. Dass die reduzierte konkrete Arbeitszeit proportional ist zur gesellschaftlichen Wertgeltung, also zur Größe abstrakter Arbeit, weist die Optimalität der Produktion aus. Diese Übereinstimmung muss als immanente Logik der gesellschaftlichen Arbeit in beständiger teleologischer Setzung wirksam werden. Das heißt also nochmal, die verschwindet nicht einfach im Plan. So, mir war die Rationalität ziemlich wichtig, weil das die Differentia Spezifica ist, aus der sich alles andere ergeben muss. Zur Logik des Wirtschaftens als der nächsten Designstufe. Wäre zu sagen, Individualwille wird in Gemeinwille transformiert, das ist die Aufgabe, das sind jetzt die Aufgaben, die ich vorlese. Die wirtschaftliche Initiative, Innovation von Produkt oder Prozess, durchläuft Instanzen, in denen Wissen zugeführt und dadurch die Institution, die Initiative gefördert, verändert oder beendet wird. Der Wettbewerb der Konzepte geht der Produktion voraus und begleitet sie in innovativer Absicht. Konsumentenorganisationen oder Assoziationen beauftragen die Produktion im Betrieb. Der wird also funktionell eingebunden, das muss auch bleiben. Der materielle Produktionsauftrag, Qualität, Menge, Termin, wird für den Betrieb formalisierbares Ziel als Nettowertschöpfung zur Steuerung der Allokation. Zu den Funktionen und Regeln mit einem Rückblick, ich greife heraus die Evolution der Preisformel. Da gibt es also, habe ich jetzt hier drei Typen vorgestellt, der derzeitige Profitpreis besteht nur aus monetären Komponenten, Umsatz minus Kosten auf Kapitalvorschuss. Der Wertschöpfungspreis hieße Umsatz minus Sachkosten bezogen auf den Arbeitseinsatz. Hier kommt also schon eine Reallöse mit ins Spiel. Favorit ist allerdings der Ressourcenpreis. Das ist eine Modifikation, weil nochmal die Ressourcengebühren in Abzug zu bringen sind. In der Zielgröße, also im Zähler. Ich habe jetzt beim Ressourcenpreis auch schon mal die beteiligten Institutionen dazu geschrieben. Also Umsatz ist in dem Fall, dass es sich um Konsumgüter handelt, da wäre die Konsumentenorganisation relevant. Für die Sachkosten, also die Vorleistung, die Produzentenassoziation. Bei den Ressourcengebühren sind eigentlich gleich drei Instanzen beteiligt, denn man müsste also mit der Kontingentierung anfangen, man müsste also gescheite Zahlen haben aus der Wissenschaft, die ist also noch außerhalb des Rechtssystems und außerhalb der Ökonomie. Dann käme das Rechtssystem, wo das verabschiedet werden muss, weil es Ressourcen, natürliche Ressourcen betrifft. Und schließlich müssen Ressourcengebühren bestimmt werden im Auktionsverfahren, das wäre dann also eine wirtschaftliche Funktion, die ich bei der Produzentenassoziation ansiedeln würde. Was den Arbeitseinsatz anlangt, sind die entsprechenden Berufsgruppen zuständig, beteiligt bei dieser Ex-ante-Planung. Ja, ich greife einen weiteren Punkt aus dem Designstufe Funktion und Regeln heraus. Entflechtung von Allokation und Distribution, also die enge Verzahnung zwischen Einkommen und Arbeit, die muss insofern aufgehoben werden. Das Gesamteinkommen besteht jetzt aus drei Komponenten. Das Grundeinkommen ist allein an die Existenz geknüpft und wird auch nicht von der Ökonomie bestimmt, sondern das wird in der Ökonomie natürlich alimentiert, weil die alles alimentieren muss, aber es wird im Rechtssystem festgelegt. Währenddem die beiden Produktiveinkommen in der Ökonomie zustande kommen und auch der Logik unterliegen. Produktiveinkommen 1 geknüpft an die Arbeitsbereitschaft und Produktiveinkommen 2 geknüpft an den Arbeitserfolg. So, zu den Institutionen möchte ich noch folgendes Metadiagramm aufführen, dass man hier sieht, wie die Einzelwirtschaft eingebettet ist. Nicht im Sinne von Restriktionen, sondern im Sinne von Unterstützung. Das heißt, ich muss, wenn ich Ex-ante-Planung mache, die Konsumentenorganisationen bemühen, um die Rückkopplung mit dem Bedarf vorzunehmen. Diese gerichteten Kanten sind wieder die Bestimmungspfeile. Die Produzentenorganisation hat mit den Möglichkeiten zu tun, also mit den Liefermöglichkeiten, Preisverhandlungen und so weiter. Der Berufsverband hat mit der personellen Ausstattung der Einzelwirtschaft zu tun. Und dann kann die erst loslegen, wenn diese Abstimmung erfolgt sind, das ist die gesellschaftliche Einbindung des tatsächlichen Produktionsprozesses. Gestaltungsaufgabe wäre hier generell interne und externe Kontrolle von Institutionen. Budgetregeln für überbetriebliche Institutionen, also wie werden die alimentiert, und dann Regeln zur Personalpolitik. Wenn diese Designstufen durchlaufen sind, ist man, finden die sich alle zusammen im Wirtschaftsablauf. Dazu greife ich jetzt einen Punkt hinaus, heraus, kein Verwertungszyklus, Stoff zirkuliert, Geld fließt von der Quelle, Geldverwaltung muss gesenkt werden, Geldverwaltung. Sonst habe ich keine passive Rolle vom Geld. Zu den Phasen der gesellschaftlichen Abstimmung von Kapazitätsentscheidungen. Hier geht es darum, die Vorbereitung, die ich in den Institutionen da vornehme, also Produzentenorganisation, Berufsgruppen, Konsumentenorganisation, so weit zu formalisieren, dass sie einer gesamtwirtschaftlichen Selektion zugänglich gemacht werden können. Das heißt, ich muss eine Rangformel bilden. Die Projekte müssen also ein entsprechendes Zahlenwerk vorlegen. Die Rangzahl, die hier gebildet werden muss, hat zwei Dimensionen, nämlich Zeit und dann monetäre Größen. Zu den Zeitaspekten gehört ein Abstand zwischen dem gewichteten Auszahlungstermin und dem gewichteten Einzahlungstermin im Sinne einer Amortisationsdauer. Dann gibt es eine zweite Zeitgröße, das ist die längste Betriebsdauer der Kapazität, wenn ich jetzt hier also eine Betriebserrichtung plane oder eine Kapazitätsplanung. Die monetären Größen wären jetzt die Gesamtwertschöpfung als Summe der Periodenwertschöpfung. Und dann wird aus dem Zahlenwerk, was in der Vorbereitung entwickelt werden muss, der Kreditbedarf ermittelt als der tiefste negative Saldo in der Zahlungsreihe. In der letzten Zeile ist der Rangwert jetzt dargestellt. Im Zähler wie immer die günstigen Größen, im Nenner die negativen. Also das heißt, die Periodenwertschöpfung ist vorteilhaft und die lange Kapazitätsdauer ist vorteilhaft. Eine lange Erstattungsfrist im Nenner ist ungünstig und natürlich auch ein hoher Kreditbedarf ist auch ungünstig. Das sind jetzt hier Zahlen, Kennziffern abgeleitet, die erst bei der gesamtwirtschaftlichen Abstimmung erforderlich werden. Ich muss also immer berücksichtigen, dass hier keine originären Interessen der Beteiligten, meinetwegen Belegschaft, dahinter stehen, denn wenn die an Wertschöpfung interessiert sind, ist ihnen erstmal der Kreditbedarf egal. Ja? Insofern ist das hier nur eine abschließende Selektion. Die gesamtwirtschaftliche Abstimmung ist eine Selektion. Es ist keine Optimierung, die hat vorher stattgefunden. Das ist eine wichtige Unterscheidung, ja? Dass ich aufrechterhalte, das Geld hat eine passive Rolle und alles, was in der Sache zu entscheiden ist, auch die Optimierung, auch die Rationalität, ist bereits vor dieser monetären Darstellung erledigt. Das ist ganz wichtig. Systemeigenschaften dann, ich habe noch mal eins, intertemporale Allokation, die Preisformel entscheidet nicht auch über alle Belange der Gesamtwirtschaft. Erst die gesamtwirtschaftliche Entscheidung über den Kreditantrag einer Einzelwirtschaft bildet eine Rangformel, die nur aus monetären und Zeitgrößen besteht. Diese bildet damit den Schluss der wirtschaftlichen Planung, nicht ihren Anfangspunkt. Diese Rangfeststellung bei alternativen Projekten bzw. Kreditanträgen operiert nicht als regulativ, sondern als transparente Formel, die institutionell angewandt wird. Also regulativ deswegen, weil die Profitrate ein Regulativ ist und es ist aber nicht besonders geistreich, dass man alles über ein Regulativ abwickelt. Die Profitpreisformel ist funktionell überlastet. Systemeigenschaften wären jetzt weder die Gesamtwirtschaft noch die Einzelwirtschaft verselbstständigt sich zu Subjekten. Die Gestaltungsaufgabe hieße, welche Kennzahl wird von welcher Institution und mit welcher Eingriffskompetenz überwacht. Jetzt geht es darum, wenn ich generell sage, wir wollen die Wertaufbewahrungsfunktion im Zuge der Kreditbewilligung aufrechterhalten, dann ist das sozusagen die Preisrationierung bei Engpässen. Das ist ein Spätindikator, den man möglichst vermeidet. Ich habe da also noch andere Kennziffern, also Liefertermine und Kapazitätsauslastung im Vorfeld als Frühindikatoren. Das ist aber kein Gegenstand, der in der Geldverwaltung beachtet wird, sondern das wäre dann eher die Produzentenassoziation, die diese Kennziffern beachtet, damit es erst gar nicht so weit kommt und damit man die anstehenden Projekte durch die Gesamtwirtschaft durchschleusen kann. Ergänzung zu dem, was ich jetzt gesagt habe, wäre noch Alimentierung von außerökonomischen Bereichen, also Wissenschaft, Ausbildung, kommunale Verwaltung. Es wären zu klären interregionale Wirtschaftsbeziehungen, also wie ist das Weltgeld konzipiert und welche Institution muss da noch aktiv werden. Und die Inkongruenz von Staatsgrenze und Wirtschaftsgrenze ist zu bestimmen. Wenn man das alles auch noch gemacht hat, ist das System sozusagen rund und es muss dann validiert werden. Worunter ich mir vorstelle, erst diese Ausarbeitung kann das Prinzip bestätigen, beziehungsweise wenn man sich halt vergaloppiert hat, widerrufen, dann muss man ja neu durch. Dann sind systemische Stabilisierungsmechanismen aufzuzeigen. Und das Prinzip hat sich schlussendlich an tatsächlichen Aufgaben zu bewähren, also als da wäre Ressourcensubstitution, Beispiel Stadtentwicklung, Beispiel medizinische Versorgung oder die Verwaltung von Agrarflächen, also richtig ernsthafte Probleme, die würde man dann hier zur Validierung heranziehen. Bin ich gut in der Zeit? Ja, gut ist übertrieben, aber wenn... Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.